Herzlich willkommen bei den Profetre zum ersten Mal im neuen Jahr 2016. Ganz frisch und knackig, ne? Exklusiv. Frohes neues Jahr. Mhm. Wir sind zurück am Start. Diesmal bin ich leicht erkältet. Ja. Tebro, der ist gesund. Ich habe ihn erfolgreich angesteckt. Ja. Check. Ja, klar. 3 Wochen Inkubationszeit. Richtig, ne? Nee, 2 Wochen ist jetzt Weihnachten. Wieso kann ich das? Wir haben uns ja noch an Heiligabend gesehen, richtig, um diese schöne Folge aufzunehmen. Korrekt. Heute sind wir mit Folge 14 am Start. Mhm. Übrigens das schöne Intro, dieser Intro-Song, den haben wir vom YouTube-Channel Nerdkultur geklaut. Nein, mit freundlicher Genehmigung verwenden dürfen. Herzlichen Dank nochmal. Herzlichen Dank und wir werden ihn nie wieder benutzen. Nur diesmal heute, weil wir haben ein kleines Special. Erzähl doch mal. Special! Ja, worum kannst du anders gehen? Wir haben es in der letzten Sendung eigentlich schon quasi angesagt. Star Wars. Es gibt ja nichts anderes mehr. Wahrscheinlich, in dem Moment, wo wir es gerade aufnehmen, haben die schon den Rekord geknackt. Ich glaube, gestern waren sie noch knapp davon entfernt, Avatar zu knacken. Nach 2 Wochen oder so. Ja, was, ja. Avatar hatte 72 Tage gebraucht, glaube ich, für den Rekord oder so. Definitiv, klar, wir haben schon vorher, auch schon 2, 3 Folgen vorher gesagt, Star Wars, der neue Film, wird alle Rekorde brechen. Star Wars ist geil. Fakt. Ja. Fakt. Und weil das ein Fakt ist und wir natürlich auch geile Star Wars-Fans sind. Möchten wir heute Analysen über den neuen Film machen, ne? Unter anderem. Wir machen also ein Special nur zum Thema Star Wars. Es gibt auch keine Spoiler. Ach, scheiße. Nein, ey. Doch, wir haben Spoiler drin. Also wir sagen erstmal, was wir Spoiler drin haben. Echte Fans haben das geguckt. Echte Fans haben das geguckt. Trotzdem sagen wir jetzt Spoilergefahr. Ob wir diese Spoilergefahr wirklich erfüllen, ist ja noch eine andere Geschichte gleich. Aber wer also irgendwie Star Wars noch nicht gesehen hat, sollte die Podcast-Folge von heute etwas später anhören. Ne? Ganz genau. Wenn das gesehen. Ja, und vorweg machen wir noch einen kleinen Rückblick, wie es Weihnachten und Silvester war. Mhm. Rückblicke sind ja eigentlich gar nicht so die Propheten-Sachen, weil wir prophezeien ja nur. Mhm. Rückblicke sind ja ganz schlecht. Wir haben euch ja gesagt, Silvester wird so, wie es gekommen ist, ne? Hier, so, wie war es denn so bei euch? Genau wie wir es gesagt haben. Ja, wir haben es geahnt halt, ne? Das ist richtig. Nur wir wollten euch natürlich das Ganze nicht vermiesen, deswegen haben wir es nicht gesagt. Ne? Ist ganz genau. Logisch, ne? Richtiger Miesepeter. Wie Propheten das eben machen. Ich schwöre voll Minus, Digga. Ja, aber, Minus ist ein Jugendwort, ne? Die sagen jetzt nicht mehr, boah, das finde ich jetzt gar nicht so gut. Ne? Finde ich nicht gut. Die sagen, Digga, voll Minus. Schwör. Minus? Aber das mit den Minuspunkten, das ist, habe ich mir selbst... Obwohl, das kommt von mir wahrscheinlich. Die, keine Ahnung, die sagen, alles was schlecht ist, ist voll Minus. Und dann sage ich mal, Digga, 2 mal Minus ergibt Plus. Das kommt mir aber von meinen Minuspunkten nicht eingeführt. Ich glaube, das hat sich schon so rumgesprochen. Ja. Weil, als Prophet. Ja, stimmt. Ja. Minuspunkte. Ja, richtig, deswegen. Ja. Also ist nicht neu. Ja, Mensch, ja. Kannst du ja mal sehen? Und was haben wir denn noch so mitgebracht? Für heute, außer Star Wars? Podcast-Praktikant Sebastian, vielleicht schaffen wir es, den nochmal telefonisch zu erreichen. Ansonsten hoffen wir auch, dass er das schöne Intro dieser Sendung gesprochen hat. Das werden wir aber erst sehen, wenn diese Sendung rausgekommen ist. Wenn nicht, dann muss ich an dieser Stelle sagen, Sebastian, das war nicht gut. Das war nicht gut. Aber er ist auf jeden Fall jetzt an Bord. Wir haben ja in der letzten Sendung mehr oder weniger eine Prophezeiung rausgehauen, dass wir einen Podcast-Praktikanten mit dem Namen Sebastian kriegen würden. Und tatsächlich haben wir ihn jetzt. Wir haben ihn gekriegt. Ja. Und dann soll noch einer behaupten, wir wären keine Profi. Ja, zu seinem Werdegang muss man sagen, bevor der bei uns angefangen hat, war er erfolgreicher Pokémon-Trainer. Ja. Was aber eine wichtige Voraussetzung für einen Propheten. Ganz wichtig. Ja. Ja. Definitiv. Und er ist jetzt an Bord und er wird wahrscheinlich dann auch im Laufe dieses Jahres wird es bei uns sehr wahrscheinlich, das können wir schon mal prophezeien, zu Challenges kommen. Zu die wir, cooleren Challenges. Die wir live. Ich habe mir auch eine Outdoor-Challenge ausgedacht, aber erzähl mal erstmal. Die wir live in irgendeiner Weise vollziehen werden und dafür brauchen wir einen Kommentator und unser Podcast-Praktikant eignet sich dafür quasi perfekt mit seinen messerscharfen Analysen. Wir werden vermutlich ein Fußball-Match machen, ein Elfmeterschießen-Match und er wird das Ganze kommentieren. In gekonnter Manier. Ganz genau. Moderieren. Und ich habe mir aber noch andere Challenges ausgedacht. Wir gehen in die Stadt, ne? Zum Beispiel in die Innenstadt, fahren auch gerne in eine fremde Stadt. Gerne, gerne. Und dann fragen wir die Leute, ob die wüssten, wo der Max Mustermann wohnt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz lustig ist. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Motto, hey, wissen Sie vielleicht, wo Max Mustermann wohnt? Ich finde, das wäre eine gute Aufgabe für unseren Podcast-Praktikanten. Halt, ne? Voll, voll. Grundsätzlich, ne? Oder wir bauen ihnen so einen Knopf ins Ohr ein. So, oh, ah, das ich weiß aus sicherer Quelle, dass unser Podcast-Praktikant auch überhaupt gar keine Hemmung hat, auf andere Menschen zuzugehen. Ist das so? Das ist wirklich so und das ist ein Fakt. Das sollten wir ausnutzen für unsere Challenge. Auf jeden Fall, finde ich auch. Mhm. Und wir prophezeien einfach mal, dass das auch wirklich stattfinden wird. Dann ja. Für dieses Jahres 2016. Ja, das ist korrekt. Zum Thema wollen wir noch wir Rückblick? Ja nicht, nee, Rückblick, wir wollen ja nicht vergessen, Thema 2016 haben wir natürlich auch eine Langzeitwette laufen. Letztes Mal, ganz am Ende. Uli Hoeneß, ne. Bisher wird sie noch nicht aufgelöst, logischerweise, ja. Weil Hoeneß immer noch... Also wenn ihr wissen wollt, worum es geht, schaltet die letzte Folge ein. Ab 36. Minute reden wir darüber. Genau, das ist auf jeden Fall eine Langzeitwette, die jetzt weiterläuft. Aber wir hatten keine kurzfristige Wette für heute. Ne? Die machen wir ja heute, die exakt. Neujahrswette, Mensch. Die Neujahrswette, korrekt. Genau, dann fangen wir mal an. Also, wie bist du denn ins neue Jahr gekommen, mit 2, 3 Worten? Star Wars, du bist mit Ende. Star Wars ins neue Jahr gekommen? Quasi. Also, ein geiler Typ. Ich meine, Star Wars, das erste Mal geguckt, was war denn das für ein Datum? 22. Geiler Typ. Zweite Mal, 27. geguckt. Und das vom 27. hat natürlich bis ins neue Jahr reingehalten, die Wirkung ja. von Star Wars. Hast du den nicht eher geguckt? Ich dachte, du hast den an den Samstag vor Weihnachten gesehen. Das war der... Hatte man ach, nee, das war schon der 20. oder so. 19. Ja, 20. Ja. Genau. 19. 18. war das. 18. Dezember müsste das gewesen sein. Und 2 Tage vor Weihnachten musstest du eher weg aus dem Büro. Der Dienstag. Weil du abends Dienstag, ach, das war der genau, 22. Das war der 22. Ja, guck mal, ich habe einen Kopf. Was? Der 22. Ich habe einen Kopf. Quasi über Weihnachten, über Silvester bis ins neue Jahr geheilt hat. Also dieser... Samstag diese war Erfahrung. Der 18. Das habe ich ohne Handy herausgefunden. Kopf. Ja, das, jetzt blamiere ich mich bestimmt, wenn das nicht der Fall war. Unser G-Bro ist halt ein Genie, was Zahlen und Daten angeht. Und so mein Silvester und Weihnachten war voll geil. Ich habe neue Kopfhörer bekommen von der Firma Jabra. Ich wollte mal. Dürfen wir Schleichwerbung machen hier? Okay. Ja. Dürfen wir. Ich wollte jetzt mal keinen Kommerz kaufen, hier irgendwie, obwohl die sind auch schon relativ Kommerz. Aber die sind ein bisschen erschwinglicher als die. Der 19. war der Samstag. Ja, toll, habe ich verloren. Ja, das ist natürlich schimmelig. Schimmelig. Nee, die sind cool. Die sind nicht so teuer wie die Beats-Kopfhörer, aber mindestens genauso gut. Und ja, die sind so ein mittlerer Preisklasse. Aber wir müssen keine Konsequenzen erwarten, wenn wir hier Schleichwerbung machen. Nein, das ist ja unser Podcast. Ja, okay. Ne? Ich kriege ja Geld dafür. Ja, ich wollte noch nur sehen. Starwurst. Ja. Sollen wir erstmal eine allgemeine Rezension, also 1, 2 Sätze, jeder. Und dann gehen wir auf die Details ein. Ja, dann Ladies first. Also ich habe dir ja meine Meinung schon ganz oft gesagt, jetzt nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ganz wichtig. Auch die werden mit Star Wars begeistert sein. Machen wir es doch einfach mal weniger sexistisch und gendertechnisch korrekt. Zuhörende. Ja, sehr gut. Liebe Zuhörende. Ja. Also ich bin der Meinung, dass der Star Wars Film in der Star Wars Reihe selber nicht heraussticht, aber für einen Film sehr gut ist. So. Ja, dem kann ich mich leider nicht anschließen. Warum, besprechen wir gleich noch. Ja, der T-Bro, der findet ja auch die erste Trilogie, also Episode 1 bis 3, findet er auch besser als 4 bis 6. Das entzieht sich meiner Vorstellung. So ganz kann man das natürlich nicht sagen. Also nee, muss ich einschreiten an dieser Stelle, lieber G-Bro. Denn Episode 1 ist definitiv besser als die alten Filme. Ja, aber die alten Filme sind besser als 2 und 3. Das heißt, man muss das Ganze ein bisschen differenziert betrachten. Bei Episode 7, die jetzt gerade rausgekommen ist, kann man eigentlich nur sagen, bam. Insgesamt mit Abstand der beste Film, aber dennoch die allerbeste Star Wars Szene, die bisher für mich stattgefunden hat, die ist trotzdem in Episode 1 gewesen und nicht in Episode 7. Und welche war das? Der Endkampf. Sag erstmal, was du zu dem neuen Film sagst. Ja, du hast mich gerade gefragt. Der Endkampf, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn gegen Darth Maul, das war einfach pure Weltklasse. Ne? Und so, ja. So viel dazu. Das wurde von diesem einzelnen Moment noch nicht von Episode 7 getopft. Nicht mit dem Topf. Top. Getopft? Kein Topf. Wieso sollten wir das auch topfen? Ja, weil Topfern. Ich das jetzt spontan eingebaut habe. Aber es ist kein Topf. Das wollte ich nur nochmal klarstellen. Hey. Kein Topf. Episode 7, definitiv ein erstklassiger Film, schließt die Star Wars-Reihe, die sie bisher war, super ab und ist trotzdem sehr offen für Neues. Gibt sehr viele Möglichkeiten zu spekulieren. Und was ich gerade schon gesagt habe, deswegen eben auch für Mädels, sehr interessant, denn der Charakter ist ein Mädel diesmal. Ja, schon ein Grund für mich wegzuschalten. Ja, aber wir dürfen jetzt auch nicht sexistisch sein, wenn wir schon Zuhörende sagen. Ne? Also ich habe ja ein sehr ambivalentes Bild zu Star Wars Episode 7. Ja? Wie heißt der überhaupt, der Film? Das Erwachen der Macht. Ah, von The Force Awakens, richtig gut. Ja, ich mag es ja auf Deutsch. Ja. Deutsch! Ja, nee. Der Deutscher. Ja, nein, das ist, nee, ich mag es gerne auf Flüchtisch. Ja. Jetzt wieder Polarisierung. Piep. Da muss man piepen, ne? Nein, das war jetzt nur Spaß. Nee, ich gucke den halt gerne auf Deutsch, weil auf Englisch strengt mich das zu sehr an. Woran liegt das? Ich hab halt nur so Englischkünste im wissenschaftlichen Ach so, Bereich. okay. Ja, verständlich. Also, man spezialisiert sich auch im Nein, Sprachgebrauch aber auf einen Bereich. irgendwann, weiß nicht, also ich verstehe eine Menge auf Englisch, aber manchmal muss ich mich konzentrieren und nach 2 Stunden habe ich da keinen Bock mehr drauf. Ja. Der ist selbst ein Prophet irgendwann auch einfach überfordert. Das ist so. Ganz genau das ist es. Ja. Ja. Ja, was wolltest du sagen zum Thema Wo wollen wir anfangen? Frau, Hauptfigur? Da wolltest du gerade Hauptfigur. irgendwas sagen. Also, was mich halt abfuckt, ist immer hier Hause Skywalker. Ne? Also, immer kommt das irgendwie da von denen, dass da irgendeiner ein abgefuckter Penner ist oder sonst was. Also, immer muss das einer von denen sein. Ja, aber ich finde, das ist durchaus plausibel, denn Star Wars ist quasi halt bisher immer nur Skywalker gewesen. Das heißt, es musste auch in irgendeiner Weise jetzt wieder auftauchen. Und zweitens ist ja nicht Anakin einfach umsonst der Auserwählte gewesen. Das heißt, es ist doch logisch, dass alle Nachfahren, die irgendwas mit dem Auserwählten zu tun haben, dementsprechend eine prominente Rolle haben müssen, schon fast. Selbst wenn sie sich dazu entscheiden, halt auszusteigen aus dem Business, ist trotzdem noch interessant, was macht der Sohn oder die Nichte des Auserwählten. Ich hab ja eine verrückte Theorie, ne? Und zwar habe ich mal gelesen in irgendeinem Blog, dass die Arbeitstitel von Star Wars Episode 4, bevor das fertig war, das Drehbuch hatte ja mehrere Titel, Arbeitstitel. Und unter anderem hieß das, bevor es Star Wars hieß, auch The Story of Mace Windu. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der noch irgendwas, weiß nicht, noch irgendeine Rolle spielen könnte. Man weiß es nicht, ne? Aber diese Namen wurden natürlich zwischendurch getauscht. Episode 4 gab es noch gar keine Mace Wurde Mace Windu-Figur. Windu eigentlich getötet? Offiziell ja. Konnte man das sehen? Nein. Ja, guck, dann wurde er auch nicht getötet. Man weiß es nicht. Also offiziell ist er sicherlich getötet, weil er ist halt Hand abgehackt, Ach durch ja, und Blitze dann wurde durchzuckt, der. in die Schlucht von Coruscant gefallen. Stimmt. Die Wahrscheinlichkeit. Gut, er ist ein Jedi-Meister. Das heißt, theoretisch bleibt immer noch eine Restmöglichkeit, dass er überlebt haben Weißt könnte. du, was ich da witzig finde? Aber. Da schließt sich auch da wieder für mich eine weitere Klammer. Jetzt, wo du sagst, der fällt am Ende von Episode 3 runter in so ein Loch, nachdem er geblitzt worden ist. Und genau das Gleiche passiert am Ende von Episode 6. So, weißt du, was ich meine? So, also Anakin Skywalker verbrennt sich am Ende von Episode 3 und wird verbrannt, als er tot ist, am Ende von Episode 6. Ja. Einer, der irgendwas damit zu tun hat, ein Mentor von ihm war, vorher war es Mace Windu, Obi-Wan, also der Jedi-Rat, und Mace Windu ist dann in die Schlucht geworfen worden. Tot. So, am Ende ist der Imperator sein Mentor oder einer seiner Mentoren, in dem Sinne sein Mentor, und schmeißt ihn da auch wieder rein. Da schließt sich wieder eine Klammer. Ja, wenn man überlegt, George Lucas hatte keine Ideen. dass Darth Maul auch in eine Schlucht gefallen ist, nur nicht mit Auch Blitzen, noch. sondern zerteilt, Auch noch. Mensch, da. zieht sich Boah. was durch halt irgendwo, ne? Mann, Mann, Mann, Aber Mann, dann sind wir Mann. jetzt schon relativ weit weg von Episode 7 wieder. Ja, mischen wir da mal wieder hin. Ja, Episode 7. Also. Was hat dich denn geschockt an dem Film? Der Tod von, Vorsicht, Spoiler, der Tod von Han Solo. Das war das Allerschlimmste für mich. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also ich habe zwei Theorien dazu. Auf der einen Seite, beziehungsweise zwei Meinungen, Theorien ist das falsche Wort. Auf der anderen Seite finde ich es richtig scheiße, weil das für mich so einer der geilsten Charaktere dieses Star Wars-Franchises ist. Also so von Episode 4 bis 6 gibt es einfach keinen cooleren Typen als Han Solo. Ich hätte es auch cool gefunden, wenn er Jedi-Kräfte gehabt hätte. Aber der ist echt cool. Der hätte alle weggemacht, so. Aber auf der anderen Seite finde ich es richtig gut, weil Darth Vader war schon ein krasser Killer. Der war schon geil drauf. Aber wenn jetzt, sag ich mal, Kylo Ren ist ja auch ein geiler Typ. Aber der muss nur ein Quäntchen geiler sein, damit das halt besser ist. Also spannender wird. So, und hätte er seinen Vater nicht getötet, hätte man gedacht, ach ja, wieder so ein Milchbubi, der am Ende vielleicht doch wieder gut ist oder so. Und so denkt man so am Ende, wenn er gut geworden ist wieder, denkt man so, Alter, also nehmen wir jetzt mal an, der wird noch mal gut oder der stirbt oder hat Erkenntnisse oder sonst was. Und dann bereut er das, dass er seinen Vater getötet hat für diese dunkle Seite der Macht. Dann denkt man so, Alter, krasse Scheiße. What? Also ich sehe das eigentlich, also ich kann mich deiner zweiten Meinung anschließen, weil ich denke, dass das genau zum richtigen Zeitpunkt der richtige Schritt ist. Aus mehreren Gründen. Den einen hast du schon genannt. Er tötet seinen Vater, was zu diesem Zeitpunkt einfach nur so Bäm ist, wo du so denkst, so, wow, krass, das ist Star Wars, das ist aber auch gleichzeitig Was Hammer, Neues, was was Neues. Neues, Hammer, das ist halt Wahnsinn, das passt also richtig gut und vor allen Dingen sind auch alle Fans geschockt, ob es egal ist, die neuen Fans sind, die reinkommen und denken so, wow, wieso stirbt der? Aber gleichzeitig eben auch alle Alten, die denken so, wow, Han Solo stirbt, das war nämlich eigentlich im Prinzip undenkbar. Was aber auch noch wichtig ist, was ich deswegen nicht das gut finde, Han Solo war im Prinzip jetzt, kann man sagen, über. Er hatte seine besonderen Momente in der Episode 4 bis 6 und so weiter, wo er immer noch mal einschreiten konnte als der erfahrene Typ, der halt Luke irgendwie anweisen konnte, in irgendeiner Form ihm helfen konnte, unter Arme greifen konnte und so weiter. Kann er jetzt effektiv nicht mehr. Und man hat auch gesehen am Anfang von Episode 7, er ist im Prinzip nicht groß aufgestiegen, sondern im Prinzip, wie man sehen wird, entweder abgestürzt von seinem Lebensstil oder hat ihn erhalten. Aber es ist nichts mehr möglich, mit diesem Charakter anzufangen. Er ist halt ein alterner Dad. Und irgendwie auch noch so ein bisschen Schmuggler. Aber das war's. Und Was? Voll geil, er hat Mann. keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr. Im Gegensatz zu den anderen. Der hätte sich nochmal mit Leia vertragen können. Und dann hätte er nochmal voll geil nochmal ein Kind gemacht oder so. In dem Alter. Aber das ist gerade der Punkt. Und dann hätte er noch. Aber das Geile finde ich, er kam genauso rein wie in Episode 4. Also als Halunke, als so freibeuterischer Typ, so, der irgendwelche Leute verarscht, also Er Kopfgeldjäger hat hinter quasi zu sich her hat. seinen Wurzeln zurückgefunden Er halt, hat ne? wieder Und das passt. Probleme, er hat wieder Probleme. Wer den Film guckt, weiß Bescheid. Er hat wieder Probleme und ist Schmuggler. Also Wieder. er kommt zu seinen Wurzeln zurück, das ist gut, das ist auch wichtig, aber da kann jetzt nicht mehr viel kommen. Und das ist im Gegensatz zu anderen Figuren, wie zum Beispiel Chewbacca oder Leia, je nachdem, wie lange Leia jetzt noch leben wird, man weiß es nicht genau, Ich hoffe, sie aber stirbt auch. sie wird auch, ich glaube auch, dass sie sterben wird, aber ich weiß nicht, ob es schon im nächsten Film oder Der später sein Einzige, der wird. leben darf, ist Luke. Der Er muss wird auch es aber. sicherlich sterben, halt, ne? Na, Gehe ich davon dann aus. gucke ich nie wieder Star Wars. Aber ich denke halt, dass dieser, also die Figuren werden halt sterben, aber trotzdem haben sie jetzt noch eine Aufgabe und können sich entwickeln. Luke hat man bisher noch nicht als Lehrer gesehen. Das heißt, das wird auf jeden Fall noch zu sehen sein. Chewbacca hat man bisher noch nicht als eigenständige Figur erlebt. Er hat Ist das so? bisher hat er eigentlich nur gemacht, was andere mitgemacht haben. Er ist entweder hinter Han oder hinter Lando hergelaufen. Hat nichts Eigenständiges gemacht, hat noch nicht mal eine eigenständige Szene so richtig gehabt, wenn man mal davon absieht, dass er, glaube ich, C3PO in 1, 2 Szenen zusammenbaut in Ja, Episode 5. genau. Und dass er Aber, seine Überreste sucht auf ja, dem aber auch das verschrotteten sieht man so gut Schiff. wie gar nicht halt, ne? Das heißt, das Ja, macht ich er auch glaube so, das 30 ist. Sekunden maximal. Und ich hoffe jetzt, dass durch den Tod von Han auch diese Figur so ein bisschen befreit ist und selbst auch mal ein bisschen hervortritt. Weil Chewbacca ist nicht nur ein genauso geiler und heftiger Schmuggler wie Han Solo, sondern auch noch ultramächtig. Eine Rasse, die ja halt über 200, 300 Jahre alt werden kann. Eine der stärksten Rassen, die in der ganzen Galaxie unterwegs sind. Das ist bisher komplett untergegangen. Bisher war er wirklich nur ein kleiner Hund, der immer mitgedackelt ist. Aber, Und da warte gibt es mal, jetzt darf ich mal ganz Potenzial. kurz was sagen? Ohne Ende. Wie soll er denn erneut als Co-Pilot sich entfalten? Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert, wo ich dachte, dass, wieso ist er jetzt nicht auch mal Pilot? Aber ich glaube auch nicht, dass er und Rey jetzt eine Ewigkeit zusammen abhängen werden, weil Rey wird in Form ja was mit Jedi zu tun haben. Ray wird zurück nach Jakku gehen. Oder Jakku. Nee, das wird sie, glaube ich, nicht. Vielleicht einmal kurz, um da halt Stippvisit zu machen, aber die wird nicht großes passieren, glaube ich nicht. Aber Ja. Chewbacca wird dann halt sicherlich den Falken behalten, der wird sicherlich dann halt quasi Captain werden. Vielleicht sucht er sich noch einen Typ dazu, vielleicht fliegt Leia nochmal mit ihm mit oder halt auch Finn, Ich weiß man glaube nicht. eher Finn. Kann ja sein. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass er jetzt wenig Bedeutung haben wird und auch selber halt irgendwie was beibringen kann oder irgendwie eine besondere Rolle haben kann. Oder bisher hat man es auch schon Er gesehen. wird Er hat zu ja einem deutlich mehr Mentor, Szenen. zu einer Leitfigur. Auf jeden Fall hat er schon deutlich mehr Szenen in Episode 7 gehabt als in allen zuvor halt, ne? Und das finde ich gut. Also, dass er nicht einfach nur so mittackelt. Ja, Ganz das ist wichtig. ganz, ganz wichtig. Und ich muss auch sagen, ich habe den Tod vor ein bisschen so 5, 6 Minuten bevor er stattgefunden hat, also bevor das absehbar war, schon gesehen, dass entweder Han oder Chewie sterben mussten, als die beiden sich getrennt haben, um Bomben da. diese Bomben anzubringen. Da war für mich klar, irgendwas richtig Krasses wird gleich passieren, Das habe ich auch weil das so gedacht. eine typische Szene ist halt, Aber ne? nur weil jemand, den ich kenne, gespoilert hat. Also er hat gesagt, so, da stirbt jemand. Ich so, ja, wer denn? Ja, Chewbacca. Und dann hat er so gesagt, nein, Spaß. Und dann war für mich klar, so als sie da irgendwo reingegangen sind, okay, einer von beiden muss jetzt hops gehen. Ja, und für mich war das halt auch klar, dass einer von beiden draufsteht. Ich hatte damals, ich muss zugeben, ich hatte gewusst, dass jetzt irgendeiner von beiden drauf geht oder ganz, ganz schwer verletzt wird oder irgendwas Krasses passiert. Aber ich hatte es gedacht, es betrifft Chewie. Eben einfach aus dem Grund, weil ich eben auch die Bücher gelesen habe, die es zu Star Wars vorher gab. Und da stirbt Chewbacca irgendwann auch. Und Han dreht vollkommen am Rad. Deswegen habe ich gedacht, in diese Richtung soll es gehen. Die bringen jetzt auch hier in dem Film Chewbacca um und Han macht dann eine komplett neue Entwicklung, wie er es damals in den Büchern auch gemacht hat. Das war auch möglich, aber ich finde es besser, dass sie es jetzt so gelöst haben, weil Han nicht so viel Entwicklungspotenzial hätte. Das Problem ist ja auch, dass der einfach mal als Schauspieler ultra alt ist. Und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, mit dem hätte man kein Entwicklungspotenzial mehr gehabt. Hinter den Kulissen habe ich mir auch mal so ein bisschen mitbekommen und so weiter, was ich mich sonst nie mit beschäftigt hatte. Soll wohl auch klar sein, der wollte schon schneller, schon eher raushalten, ne? Und dass sein Charakter auch irgendwann stirbt. Also der Harrison Ford. Und da haben sie ihm wahrscheinlich jetzt auch den Gefallen getan. Aber dennoch ist er auf jeden Fall in der nächsten Film zu sehen. Das haben sie schon bestätigt. In welchem? Episode 8. Echt? Ja. Der komplette Cast inklusive Harrison Ford sind bei dem nächsten Film dabei. Aber schon ein Rückblick. Genau. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass das eine Rückblickfolge sein wird in irgendeiner Form. Aber er wird auf jeden Fall zu sehen sein auf der Leinwand. Halt, ne? Oh, voll schön. Das heißt, er ist nicht weg. Ich hoffe nicht, dass sie ihn zu einem Jedi-Geist machen, weil das finde ich äußerst schwachsinnig. Das finde ich voll lustig. Aber ich glaube es auch nicht, dass sie so weit gehen werden. Da werden sie sicherlich das ganze, alle Star Wars-Fans und ein Großteil davon gegen sich aufbringen. Mm. Das glaube ich nicht, dass sie das bringen. Ich glaube ja hier dieser, wie heißt der? Snoke ist dieser Darth Plagueis. Oder wie? Plagueis, ja. Plagueis. Ja. Und, richtig cool, wenn das war. Und weil Kylo zu viel am Heulen ist, kommt dieser Darth Plagueis mit seiner Special Macht, die Toten vom Lebenden zu erwachen. Das ist ja auch das dieses könnte natürlich Beispiel, auch sein. Palpatine hat ja gesagt, ja, es gibt einen Jedi, das ist ja in Episode 3 angedeutet, der das Leben, der Leben und Tod überwinden kann. Mhm. Und da ist ja die Rede von dem. Mhm. Und wenn das dieser Snoke ist, ne, dann könnte er rein theoretisch auch Han Solo wieder zum Leben erwecken. Vielleicht ist das auch ein. Boah, das ist ja richtig geil, so als Druckmittel, töte deinen Vater nochmal. Und dann kann er entkommen. Und dann macht er wieder richtig fetten Action. Also ich. Boah, das wäre richtig geil. Boah, coole Idee wäre das. Das wäre eine mega Innovation. Nein, das wäre zum Kotzen, wenn das wirklich. Nein, das wäre voll geil. Wenn das wirklich stattfinden würde, wäre. Das wäre voll geil. Definitiv scheiße. Aber die Idee, dass er das wirklich könnte, ist ganz interessant. Vielleicht hatte der das ja auch Kylo Ren mal irgendwie gesagt und deswegen fiel es ihm auch unter Umständen leichter, seinen Vater zu töten. Man weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie es machen werden. Das passt nicht zu Star Wars, dass jemand wirklich. Als Toter wiederkommt. Ja, und was mit Darth Vader? Stell mal vor, der kommt wieder. Boah, das wäre richtig geil. Nein, das wäre. Aber weißt du, was ich richtig scheiße fand? Diesen weiblichen, silbernen Stormtrooper. Ich glaube, sicherlich noch Captain Phasma ist das, glaube ich. Ja, ne? Fand ich voll scheiße. Ja, aber ich glaube, David. Habe ich nicht verstanden. Da wird noch was kommen, halt, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, dass man das aufklärt, woher kommt die oder so, ne? Ja, auch so, die wird sicherlich auch noch eine Geschichte halt haben und so ein bisschen prominenter sein. So wie so ein Kopfgeldjäger, wie Boba oder so. Ich habe auch als erstes dran gedacht, dass diese Figur halt so eine Art Kopfgeldjäger-Ersatz ist von Boba und Jango Fett. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass trotzdem noch eine Kopfgeldjäger-Figur in den nächsten Filmen auftaucht. Denn auch die letzte Kopfgeldjäger-Figur, die kam auch jeweils in Episoden 5 und 2 sind die aufgetaucht, also auch in den mittleren. Deswegen denke ich mal, dass das diesmal wieder so sein wird, dass auch in Folge 8 dann irgendwas Kopfgeldjägermäßiges auftaucht. Vielleicht ja sogar mal, Boba Fett selbst. Ich fände es ja mal richtig erfrischend, wenn jetzt Episode 7 hat ja so rein von der Dramaturgie her sehr stark an Episode 4 angeknüpft. Ja. Aber es wäre ja mal richtig geil, wenn Episode 8 sich da mal voll rauszieht und mal voll diese Bahn durchbricht. Also wenn da mal wirklich was Neues kommt, was so, wo du dir denkst, so, bam, Alter, damit hast du jetzt nicht gerechnet. Also wenn jetzt wieder irgend so ein Todesstern kommt oder irgendwie so ein Rebellenstützpunkt geschwächt wird, dann drehe ich am Rad, weil das ist dann genau wie in Episode 5. Ich glaube, es wird schon was Neues sein, aber die werden sich an diesem Muster, werden die beibehalten, das haben sie jetzt angedeutet, die werden Episode 8 genauso ähnlich wie 5 machen in der Folge, dass die Bösen halt so gesehen gewinnen am Ende. Weil, das muss man ja auch ganz klar sagen, das hätte ich auch gar nicht so erwartet, gerade mit dem neuen Bösewicht Kylo Ren, der jetzt quasi aber auch erst so ein Bösewicht wird, der ist ja noch kein richtiger, perfekter Bösewicht, sondern der wird ja erst noch, auch weil er so jung ist. Ja. Aber die Guten gewinnen ja komplett. Und das hat mich erstaunt, dass Rey am Ende Kylo Ren so fertig macht, dass sie ihn wirklich richtig schlägt, ohne dass er irgendwie vorher flieht oder so. Sie besiegt ihn ja ganz klar und würde ihn ja auch, hätte ihn ja auch getötet, wenn nicht diese Erdbeeren dazwischen gekommen wäre. Ja. Und ich glaube, das spricht ganz klar dafür, dass in Episode 8 richtig was Krasses passieren wird, weswegen die dunkle Seite deutlich näher vortreten wird. Weil die haben im Prinzip alles verloren in Episode 4. Die sind ja gar keine Bedrohung. Bis auf den Snoke, den man halt noch gar nicht kennt und was der tut, gibt es da ja nichts. Im Prinzip fehlt ja einiges. Vor allen Dingen, weil man ja immer überlegt, dass bei Episode 4 es ja auch noch so war, dass zwar der Todesstern kaputt gegangen ist, aber das ganze Imperium war ja noch komplett am Leben mit seiner ganz unfassbaren Macht. Ist das so? Und das ist in Episode 7 ja nicht der Fall. Da sind das Imperium, diese erste Ordnung ist ja nur so ein kleines Dörfchen, ja, mehr oder weniger. Ja, ja. Gar nicht, die sind ja gar nicht an der Macht, sondern die sind selbst ja quasi Rebellen gegenüber der Republik. Aber ich fand Episode 7 eigentlich auch so gut, dass ich ihn nochmal gucken muss. Na, das kann ich nachvollziehen. Ich könnte also, mir den auch 10-mal angucken, glaube ich. Also, ich werde den auf jeden Fall nochmal begutachten. Was würdest du denn sagen bei dem Film? Welche Figur wäre das, mit der du dich am meisten identifizieren konntest? Vielleicht abgesehen von Han. Boah. Was du ja schon gesagt hast. Ich fand nämlich, es gab sehr viele Identifikationspotenziale bei diesem neuen Film. Also mit wem ich mich am allerwenigsten identifizieren konnte, war Luke Skywalker. Mhm. Weil man erfährt so, dass er was verkackt hat und dann haut er ab, so, weißt du? So, dann denke ich mir so, Junge, Alter, jetzt mal, Digga, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Warum gehst du denn, wenn du was falsch gemacht hast? Steh doch mal deinen Mann, zeig mal Eier und kümmere dich. Weil ich meine, im Grunde genommen, ich hätte auch Han verstanden, dass er gar kein Interesse daran gehabt hätte, Luke zu suchen. Weil er hat die Sache so mehr oder weniger zwar nicht verzapft, aber er ist ja mit dran schuld vielleicht. Weil er hätte ja auch Ren, also Ben, zurückholen können von Snoke. Aber er hat dann so, ja, boah, jede Schule gefloppt, boah, voll gefährlich, okay, ich hau mal ab, ne? So, was ist das denn für eine Art und Weise? Damit ja, kann aber ganz ehrlich, identifizieren. Wer hat das denn vorher auch schon gemacht? Ja, Ben. Nee, wer hat das vorher auch schon gemacht? Was gefloppt zu haben und einfach abzuhauen, ohne sich der Sache zu stellen. Ja, Ben Kenobi. Ja, Ben Kenobi und? Keine Ahnung. Ja, Yoda natürlich, ne? Also er hat im Prinzip Yoda, nichts anderes gelernt. Yoda ist so ein Spast. Ja, im Prinzip alle seine Vorbilder haben das genauso gemacht halt, ne? Sie haben irgendwas verzapft, haben sich zurückgezogen und gesagt, das kümmert mich nicht mehr und eventuell bilde ich in 18 Jahren aber jemanden aus. Yoda haben die auch ja. Yoda haben die auch so scheiße dargestellt, das geht gar nicht. Ja, aber im Prinzip ist es die gleiche Geschichte, halt so gesehen. Ne? Hat irgendwas verzapft, anstatt das irgendwie gut zu machen. Nein, ich ziehe mich zurück, meditiere oder mache sonst irgendwas oder hau ein paar Steinhaufen aufeinander. Ja, und dann in 18 Jahren irgendwann überlege ich mir vielleicht jemanden Neues auszubilden, der dann aber auch schon sehr alt ist, wo es ein bisschen schwieriger wird. Ja. Das ist im Prinzip das Gleiche, was jetzt auch wieder passieren wird. Aber nicht so clever, die Jedi ist halt. Ne? War trotzdem nicht gut. Naja. Aber wo hast du denn Identifikationspotenzial gesehen? Wenn nicht ich fand ganz cool hier den... FN7328. Den Finn. Ja, den Finn. Der ist echt cool. Weil ich finde, bei dem so, der merkt so, dass er auf der falschen Seite ist. Ja gut, ich kann mich nicht identifizieren im Sinne mit, ich sehe da meine Person drin. Also diese Werthaltung finde ich gut. Was zu sehen, was scheiße ist und das dann versuchen, irgendwie wieder auszubügeln. So, ich meine, er war auf der falschen Seite und hat gemerkt, dass das schlecht ist und wollte erst auch komplett abhauen. Und dann hat er so gemerkt, boah, da ist eine lohnenswerte Sache, dafür einzustehen und den Fehler wieder gut zu machen damit. War das denn sein Grundgedanke? Nein, oder wollte er einfach nur Ray flachlegen? Er wollte nur Ray flachlegen. Aber, aber nach außen hin hat es für mich so ausgesehen, als hätte er seine Werte überdacht und hat gemerkt, so boah, ich kann da was Gutes tun. Am Anfang hat er definitiv zu seinen Werten gestanden, das kann man sagen. Aber sobald er Ray gesehen hat, glaube ich, dass er gar nicht... Er hat dann schon gedacht, okay, er kämpft oder fliegt jetzt nicht nur für sich. Da hat er wieder eine Entscheidung gefällt, indem er gesagt hat, so, die Liebe oder diese Zuneigung, die Ray hat, die führt dazu, dass er selbstlos wird. Das ist richtig. Aber ich glaube nicht, dass er hinter den Idealen des Widerstands irgendwie groß steht. Er findet sicherlich nicht schlecht, aber noch ist ihm halt wesentlich die persönlichen Beziehungen zu Han. Also richtig krass fand ich, dass... Ich dachte erst durch das Filmplakat die ganze Zeit, dass irgendwie der Sohn von Mace Windu ist. Dabei hat er nur das Schwert sich geschnappt, weil diese komische Oma da gesagt hat, ja Mensch, hier, nimm das mal mit und gib das der Rey, ne? Und dann hat er damit ja nur gekämpft, weil er nichts anderes zur Hand hatte. Ja, aber wer weiß, cool. Es gibt ein, zwei Szenen, die darauf hindeuten können, dass irgendwie ihm auch noch etwas schlummert in irgendeiner Form. Das habe ich nämlich auch gedacht, weil ich glaube, ganz oft wurde ja in den alten Episoden gesagt, das Jedi-Schwert ist eine Waffe der Jedis. Mhm. Und die Handhabe wäre ja nur was für Jedis. Wobei ja auch Han Solo in Episode 5 das Lichtschwert benutzt. Ne? Ja, aber nicht zum Kämpfen. Nein, und so galant, so urplötzlich, er kann nie mit Laserwaffen umgehen. Ne? Hier mit so Pistolen ist gar nicht so seins. Er war voll unbeholfen, als sie in diesem Flugzeug waren, hat sich da instruieren lassen, um irgendeinen TIE Fighter abzuballern und auf einmal macht er so voll den geilen Laserschwertkampf. Ne? Ja, aber man muss dabei bedenken, dass er verliert gegen den Sturmtruppler, gegen den er kämpft. Aber er müsste zumindest mindestens auch eine gewisse Grundausbildung in Kampfwaffen haben, weil der Sturmtruppler konnte das ja auch. Der hat ja auch diese komische Metall-Ding gehabt. Ja, aber Kylo Ren hätte ihn platt gemacht, Mann. Hat er ja effektiv auch. Und man muss aber auch sagen... Kylo Ren hat aber ganz lange durchgehalten. Das ja, aber Kylo Ren war natürlich auch sehr angeschlagen. Er hat ja quasi komplett seine Hüfte da weggeschossen gekriegt von Chewbacca. Und dass das ein starkes Ding ist, hat man ja vorher gesehen, weil Han Solo hat ja das von Chewie dieses diesen hier armbrustmäßiges Ding benutzt, um Leute abzuschießen, und die sind ja auch immer krass weggeflogen, das hat er schon richtig gemacht, die da hinten, ne? Und damit hat er ja Kylo Ren auch schon an der Hüfte getroffen. Dementsprechend war der schon angeschlagen, deswegen hat er wahrscheinlich auch gegen Rey keine Chance gehabt am Ende. Aber dennoch, das Schöne an Finn ist, da ist jetzt vieles so ein bisschen geheimer, ne? Ist er wirklich machtsensitiv? Gibt's da irgendwie Dings? Oder ist einfach nur... Man weiß es nicht. Wollen wir noch eine Folge 2 dazu machen? Weil wir sind jetzt schon mal über 30 Minuten angekommen. Ach, guck an. Ich glaube, da müssen wir nächste Woche noch, oder in 2 Wochen, bei Star Wars nochmal nachdenken. Ja, halt, ne? Ja. Ich würde sagen, ich versuche nur einmal unseren Praktikanten anzurufen. Ja, ganz wichtig. Ne? Und wenn er nicht, wollen wir schon mal nebenbei eine Wette aushandeln? Ja. Denkt ihr, schlag was vor, ich mache hier nebenbei den Anruf. Ich muss jetzt auch spontan überlegen, also... Überleg mal und wir warten nebenbei. Die Spannung steigt auf jeden Fall. Ich frage mich, ob der rangeht. Das wäre natürlich sehr interessant. Mensch, hallo. Ja, das war zu früh. Ja. Ja, dann lassen wir das. Der muss auf jeden Fall das Intro sprechen. Nachträglich. So, sag mal was zu einer Wette. Tja. Ja, dann machen wir einfach nächste Woche nochmal eine Wette. Nein, so weit kommt es auf jeden Fall nicht. Wir müssen definitiv eine Bro-Verzeihung machen. Ich überlege nur gerade, Fußball ist ja nicht so dein Bereich. Lass doch mal eine Wette dazu machen, wo mein Wunsch, ob mein ich kriege ja nächste Woche einen Referendariatsplatz aufs Lehramt zugeteilt. Ach so. Ja, diese Facts kann man ja mal rausgeben. Also ich werde Lehrer. Ja. Ich sage aber nicht wo, aber wir machen eine Wette. Wenn ich meinen Wunschort kriege, habe ich gewonnen. Ja. Und du tippst dagegen, oder? Ja. Oh, geil. Klopferchen. Und was wird noch? Ein Dönerteller. Ja. Döner-Menü in dem neuen Laden. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir jetzt schon zweimal die Döner-Dings, das wäre das dritte Mal. Ne? Ja, Klopferchen. Ja? Okay, Deal. Oder das ist die Wette für überhaupt. Das ist jetzt das Stechen, wer das nächste Mal ausgeben muss. Und nächste Woche... Du hörst dich doch im Rücken halt, glaube ich. Ne, mit dem. Nein, ja, mir egal. Können wir noch unter uns ausmogeln hier? Ja, aber wie bei Döner. Hier, Klopferchen. Döner-Menü. Ja, okay. Wie letztes Mal. Ja, wie Klopferchen. Immer. So, ist beschlossen. Siege. Ja, ich hoffe, ich kriege meinen Wunschort, ey. Boah, scheiße. Ich hoffe es ja eigentlich auch, aber jetzt muss ich leider auch ein bisschen auf mich hoffen halt. Ne? Ja, du willst doch nur, dass ich hier weiter arbeite. Weil ich habe schon gesagt, wenn ich zu weit weg muss, dann bleibe ich hier. Wo? Wo? Ja, hier in der warmen Universität. In was für eine Universität? Im Keller, in der Garage. Was für eine Garage? Nehmen wir nicht in der Garage auf? Ja, dachte ich eigentlich auch. Ne? Ich auch. Aber was für eine Garage ist das? Also, wer weiß es nicht so genau. Ja, die geheimnisvolle Garage. Würde ich sagen, aus die Maus. Frohes neues Jahr. Schön, Nikolaus, dass ihr dabei wart. Und tschüss. Wir freuen uns aufs nächste Mal mit. Nächstes euch, Mal, ne? Genau, und in 2 Wochen. Vielleicht mit unserem Podcast-Praktikanten. Ne? Ja, hoffentlich. Ich finde, wir sollten den einladen. Ja, den machen wir über Skype oder so. Machen wir sowieso. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Du willst immer das letzte Wort sagen. Geil, ne? Okay. Ciao, ciao.